Kapitel 8. Konstanze hat ihre Kindheit und Jugend in Berlin verbracht. Für Patrick ist jede Fahrt zum Büro und jeder Spaziergang eine Entdeckungsreise. Patrick hatte sich Berlin als eine laute Stadt mit hektischem Verkehr und ungeduldigen Menschen vorgestellt. Irrtum. Konstanze und Patrick fühlen sich in Berlin wohl. Besonders angetan sind sie von ihrer Wohnung am Chamissoplatz. Sie liegt im zweiten Stock in einem sanierten Altbau. Die Wohnung verbindet den Charme großer hoher Räume mit dem Luxus moderner Technik. Ihre Arbeitsplätze können beide bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Konstanze und Patrick genießen den Abend zu zweit. Konstanze, ich wusste schon immer, dass du hervorragend kochst. Heute hast du dich selbst übertroffen. Patrick steht auf und nimmt Konstanze in die Arme. Ich glaube, wir haben unseren Platz, unsere Stadt gefunden. Konstanze, ich liebe dich. Wann heiraten wir? Konstanze ist sprachlos. Für Patrick eine ungewohnte Situation. Leise wiederholt er: Wann heiraten wir? Bald, antwortet Konstanze. Lass uns darauf trinken. Ich hole den Champagner, sagt Patrick freudig erregt. Sie stoßen auf eine gemeinsame Zukunft an. So, jetzt kommt der Nachtisch dran, sagt Konstanze, immer noch bewegt von der Liebeserklärung. Als Patrick von der Melone essen will, klingelt das Telefon. Entschuldige, Konstanze, ich habe im Büro gesagt, dass ich heute zu Hause zu erreichen bin. Ich gehe in mein Arbeitszimmer. Es dauert bestimmt nicht lange. Iss ruhig weiter. Lass dir die Melone schmecken. Bevor Patrick das Esszimmer verlässt, küsst er Konstanze auf die Stirn.